Aber bargen diese Körperpraktiken keine Gefahr für sie? Nun, sie muss aufpassen, dass sie nicht nach hinten fällt, wenn sie den Nystagmus provoziert, erklärt der Arzt. Kommt sie unglücklich auf und blockiert noch die andere, den Hirnstamm versorgende Arterie, kann das böse enden. Wahrscheinlicher aber, malträtiert sie die anomal ausgebliebene Arterie zu oft mit dem Knochen durch ein nach hinten Beugen des Kopfes, kann es zu einer Hyperplasie der Ader kommen, zu einer inneren Verdickung. Solange das allmählich geschieht, ist das keine Gefahr. Die Blutversorgung kann über die andere Arterie kompensiert werden. Kommt es bei der ersten Ader dann zu einem Verschluss, ist das nicht lebensbedrohend. Wohl aber funktioniert der Nystagmus nicht mehr. Sie verliert ihre Fähigkeit. Bei immer wiederkehrendem mechanischem Druck auf das Blutgefäß ist auch eine Dissektion möglich, erklärt Wohlgemuth. Die Gefäßwand reißt ein, die Ader kollabiert. Das nennt man einen Bowhunter-Stroke, wenn jemand einen Bogen spannt. Wohlgemuth wendet den Kopf nach hinten, um mit den Augen der imaginären Bogensehne zu folgen, reißt die Vertebralarterie und es kommt zum Schlaganfall. Halten wir als Ergebnis unserer archäologisch-medizinischen Ermittlungen fest. Wir sind beeindruckt, dass wir zwei charakteristische Körperhaltungen der Schamanen von Bad Dürrenberg rekonstruieren können. Und zwar zwei, die schwerlich anders zu erklären sind, als dass sie ins Arsenal ihrer professionellen Körperperformance gehören. Kamen Menschen in Nöten zu ihr, legte sie erst den Kopf nach hinten, wendete ihn nach rechts und nahm so den Kontakt zur Geisterwelt auf. Sobald ihre Augen in Bewegung gerieten, stand die Verbindung.